Ein wichtiger Satz ist, jeder hat das Potenzial zum Gründer. Das Potenzial. Ich sage nicht, dass es jeder kann, dass es jeder macht, aber er hat das Potenzial. Wenn Sie heute nach Hause gehen, die Ausrede, die früher so galt, ja, ich habe eben nicht genügend Kapital, ich bin ein ganz normaler Mensch und das muss ja auch erlaubt sein. Oder diese ganze Betriebswirtschaftslehre, das interessiert mich nicht so, das kann ich nicht oder das will ich nicht. Diese Ausreden haben Sie nicht mehr. Sie können sagen, okay, ich könnte es eigentlich, das Potenzial ist da, aber ich will es nicht nutzen. Und wenn dann mal Ihre Enkel auf dem Schoß sitzen und sagen, Papa oder Mama oder Großmutter, warum hast du das denn nicht gemacht? Damals waren es doch noch ganz wenige. Heute machen das alle, aber damals waren es doch noch ganz wenige. Dann können Sie sagen, ja, hätte ich eigentlich machen sollen. Da gab es sogar einen Professor, der hat das gesagt, aber irgendwie habe ich es nicht gepackt. Schade. Ich wünsche mir, dass Sie Ihrem Enkel sagen, ja, das war damals eine Chance, die habe ich ergriffen. Es war nicht leicht, es ging durch Höhen und Tiefen, aber ich habe es gemacht. Aber der Reihe nach. Ich fange mal damit an, was Sie alles nicht machen sollten. Ich finde das eine ganz gute Karikatur, weil in der Tat 80%, Zahl ist ein bisschen umstritten, aber ich glaube, sie ist richtig, 80% scheitern. Das heißt, ja, ich sage mal, Russisch Roulette ist eine harmlose Veranstaltung gegen Entrepreneurship. Beim Russisch Roulette, wissen Sie, ist eine von 6 Patronen scharf. Beim Entrepreneurship sind 4 von 5 Patronen scharf. Also wir müssen es anders anpacken, als es so in der Existenzgründerberatung gemacht wird. Da anders ausgedrückt, die Gründer, Sie als Gründer, Gründerin sind im 21. Jahrhundert. Die Institutionen der Gründerberatung stammen aus dem 20. Jahrhundert und leider Gottes die Ideen, wie man gründet, stammen zum größten Teil aus dem 19. Jahrhundert. Man braucht viel Kapital, man braucht betriebswirtschaftliches Wissen. Am besten tut sich so ein Techniker mit einem Kaufmann zusammen. Das sind Rezepte, die waren so 1870 sehr gut. Hoch erfolgreich. Heute nicht mehr. Und machen wir mal gleich weiter, was nicht sein sollte. Das heißt ja, dieser Spruch, die Bretter, die die Welt bedeuten, ich glaube, den muss man umformulieren und sagen, es sind die Bretter vor dem Kopf, die für die meisten Menschen die Welt bedeuten. Und beim Gründen ist es ganz besonders so, wir haben eine Reihe von völlig überholten Vorstellungen. Das ist so eines. Ich werde später zeigen, dass Sie heute das, was Betriebswirtschaftslehre macht, Rechnungswesen, Buchhaltung, Bilanz, solche Sachen, dass Sie das eigentlich als Komponenten sich holen können und auch sollten, wenn Sie nicht selber Betriebswirt sind. Und wenn Sie im Internet gründen, einen Online-Shop, bekommen Sie sowieso als Standardsoftware. Also das schon mal weg. Sie müssen nicht in die Betriebswirtschaftslehre einsteigen. Vieles in der Betriebswirtschaftslehre, sage ich Ihnen als Hochschullehrer, der das lange versucht hat beizubringen, vieles davon ist gesunder Menschenverstand. Das heißt, und das geht oft verloren, wenn man sich zu viel mit Betriebswirtschaftslehre beschäftigt. Das heißt nämlich sparsam sein, sparsam im Umgang mit Mitteln sein. Jeden Euro 2-mal umdrehen, bevor man ihn ausgibt. Und überlegen, ob es nicht einfachere, preiswertere Lösungen gibt oder ob man Dinge nicht weglassen kann. Eine Geschichte aus den USA, ein hoffnungsvolles Gründerteam hat sich einen Hickory-Tisch, so ein Riesending, aus einem Stück Stamm gekauft, $12.000, damit man auch entsprechend stilvolle Sitzungen des Boards machen kann. Der wurde dann für $800 nach dem Konkurs verkauft. Ein zweiter Punkt, ein gefährlicher Punkt, der oft so in der Diskussion ist. Ich habe eine Idee, aber kein Kapital. Klingt vernünftig. Was ist daran falsch? Eine Idee reicht nicht. Ein Einfall reicht nicht, überhaupt nicht. Ideen gibt es viele. Kann ich Ihnen in der Stunde auch 100 produzieren? Es reicht nicht. Sie brauchen schon ein durchgearbeitetes Konzept. Und ich komme nachher darauf zu sprechen, was das ist. Ein durchgearbeitetes Konzept ist nicht ein Einfall. Auch wenn Sie auf den genialen Einfall warten, warten Sie vergebens. Ich kenne keine einzige Gründung in meinem Umfeld, aber auch sonst nicht, die über einen genialen Einfall entstanden wäre, sondern ich kenne Gründungen, wo relativ hart am Konzept gearbeitet wurde, gefeilt wurde, immer wieder ein Stück weit aufgegeben, neu angefangen, oft mit Erfolg an mehreren Sachen gleichzeitig gearbeitet wurde, an mehreren Ideen gleichzeitig, bis sich eine herausstellt, die dann ein Stück weit vielversprechender ist. Also an einer Idee zu arbeiten, ist harte Arbeit, dauert eine Weile und muss man systematisch und gründlich angehen. Aber eine Idee, das deutsche Idee klingt ja so nach idealistisch, so Einfall, nach was Flüchtigem, das ist es in dem Zusammenhang auch. Das können wir nicht brauchen. Vielleicht als Anfangsidee, aber das ist nicht sehr viel dessen, was Sie wirklich brauchen. Und noch so eine Geschichte, es können ja nicht alle ein Genie sein. Ich bin eben kein Genie und so. Ich glaube, dass Gründen nichts mit Genialität zu tun hat, sondern es ist eine Frage von Systematik oder das englische Wort Perseverance, so eine Mischung aus Hartnäckigkeit und Durchhaltevermögen. Das ist wichtig. Es gibt ein sehr schönes Buch, das ich Ihnen eigentlich ans Herz lege, Daniel Goleman, bekannt geworden über emotionale Intelligenz, der sagt, was ist der Unterschied zwischen einem Normalmensch und einem Genie? Da denkt man, da ist ein Riesenunterschied und der Goleman sagt aus seinen Forschungen heraus, das ist ein ganz kleiner Unterschied, aber ein ganz wichtiger. Der Normalmensch arbeitet an dem Problem und kommt auf keine Lösung, was ein schwieriges Problem ist und es offenbar bisher keine Lösung gibt. Das Genie arbeitet auch an diesem Problem, findet auch keine Lösung, weil sich herausstellt, es gibt dazu unter dem momentanen Wissensstand keine Lösung. Was ist der Unterschied? Null. Aber jetzt kommt der Unterschied. Der Normalmensch gibt irgendwann auf und sagt, also jetzt habe ich so viel Zeit verbracht, jetzt habe ich so lange da die Mühe und das Geld und so weiter, jetzt höre ich auf, jetzt habe ich keine Lust mehr, jetzt suche ich mir was Neues. Das Genie sagt auch, ich habe so viel Zeit verbracht und so weiter. Aber jetzt kommt der Unterschied. Er gibt nicht auf, sondern er verschiebt das Ganze in so einen Teil des Hinterkopfes und wartet. Und wenn er Glück hat, es gibt keine Garantie dafür. Aber wenn er Glück hat, kommt von wo ganz anders her. Ein Muster, ein Pattern, wo man sagt, hoppla, das ist ein Weg, den es so noch nicht gab, der so noch nicht gegangen wurde. Und dann gibt es eine Lösung. Also, wenn Sie das mit nach Hause nehmen, ist es schon Ihr Erscheinen wert. Zu sagen, ich gebe nicht auf, sondern ich beschäftige mich mit anderen Dingen, aber ich lasse es ein Stück so halbbewusst im Hinterkopf und ich warte einfach ab. Also auch als normaler Mensch haben Sie die Chance, da zu einer Lösung zu kommen. Und Sie müssen ein bisschen anders sein, das ist richtig. Wenn Sie nur normal sind, nur konventionell sind, tun Sie sich schwer. Sie müssen ein Stück weit, dieses etwas verbrauchte Wort, Innovation, Sie müssen eine Innovation haben. Wenn Sie noch ein Pizza-Auslieferungsdienst sind, noch ein Friseur, noch ein Copyshop, noch eine Bäckerei, dann gehören Sie wahrscheinlich nicht zu den 80%, sondern zu den 90% oder 95%, die damit scheitern. Es ist wichtig, dass Sie was Eigenes bringen, dass Sie eine Innovation bringen. Das ist ein großes Wort. Es klingt nach Technologie. Ich rede hier über Gründungen, die fast nichts mit Technologie zu tun haben. Jedenfalls nicht mit welchen, die Sie entwickeln müssen. Sie müssen keine Patente entwickeln. Sie müssen nicht technologisch zu Hause sein. Sie können natürlich über das Internet zum Beispiel oder andere Sachen sich Technologie ins Haus holen, ja, aber Sie müssen sie nicht selber entwickeln. Diese Gründungen, die in unserem Umfeld entstanden sind, haben alle nicht ein Patent zur Voraussetzung, sondern einen Kopf, ein Konzept, das neu war. Und noch etwas. Dieses Thema Kreativität, ich komme später noch darauf zu sprechen, nicht sagen, ich bin eben nicht kreativ, mir fällt nichts ein. Sondern auch da die neue Forschung sagt, es gibt ein riesiges Spektrum von Kreativität. So wie es nicht eine Intelligenz gibt, die so in diesen Intelligenztests abgefragt wird. Ein Würfel dreimal nach rechts und viermal nach links drehen und was ist dann drauf? Das ist eine ganz bestimmte Intelligenz, eher so eine mathematisch-logische Intelligenz. Es gibt aber viele Intelligenzen, soziale Intelligenzen. Also jeder, der sich damit beschäftigt hat, hat noch ein paar mehr Intelligenzen gefunden, sodass man sagen kann, es gibt zu allem und jedem eine Intelligenz. Und mit der Kreativität ist es so ähnlich. Gibt es übrigens ein schönes Buch dazu, was das sehr schön erklärt. So, von dem Schopenhauer-Zitat, jetzt fangen wir an. Wie geht's wirklich? Drei Punkte habe ich, die das Thema Entrepreneurship sehr viel anders machen, als es so in der normalen Beratung, in der normalen Vorstellung in den Köpfen ist. Das erste ist, wir haben in Deutschland eine begriffliche Unschärfe. Das Wort Unternehmer sollte man am besten ins Museum stellen. Das ist ein schönes Wort, alle gebrauchen es, es führt uns nicht weiter. Wir müssen differenzieren. Das, was ein Unternehmer macht, sind zwei grundverschiedene Sachen. Nämlich, das eine ist, er sollte etwas Neues in die Welt bringen. Das heißt, er sollte etwas Neues sich ausdenken. Wer so ein bisschen Ökonomie kennt, Josef Schumpeter, war der Mann, der gesagt hat, eine Wirtschaft bewegt sich, geht vorwärts durch Innovation. Und das sind Menschen, nicht Erfinder, sondern Menschen, die Neues durchsetzen, die Neues in die Wirtschaft einbringen. Und dann gibt es Anstöße und dann gibt es Bewegung. Also ein Teil dieses, was so im deutschen Unternehmertum heißt, ist etwas Neues denken. Und nicht nur denken, sondern auch umsetzen. Das ist ein Unterschied. Man kann so etwas denken, aber es dann in die Wirklichkeit bringen, gegen den Widerstand der Leute, die sagen, das kann so gar nicht gehen, das ist Quatsch, das ist völliger Unsinn. Das sage ich Ihnen mit voller Überzeugung und meiner Berufserfahrung, das kann so nicht gehen. Die Experten, die dann mit solchen Innovationen, klar, weil sie nicht von Ihnen kommen. Also, Innovation ist ein wichtiger Punkt. Sich etwas Neues ausdenken. Das kann was sehr Kleines sein. Aber es sollte anders sein. Sie müssen ein Stück anders sein. Und dieses Anderssein hat eher eine Nähe zu den Künstlern. Von dem Künstler erwartet man, dass er etwas anderes macht. Wenn er abmalt, würde man ihn nicht als Künstler nennen. Wenn er ein Komponist ist, erwartet man, dass er was Neues schreibt, nicht, dass er die anderen abschreibt. Also vom Künstler per Definition erwartet man, dass er etwas Neues in die Welt bringt. Und wir wissen alle bei den Künstlern, das sind oft Sachen, die uns am Anfang nicht so gefallen, die uns sogar vielleicht provozieren, die uns maßlos ärgern. Denken Sie an Picasso in seiner ersten Phase und so, als er noch nicht berühmt war, hat er natürlich nicht viel Anerkennung bekommen. Also Entrepreneurship als Teil des Unternehmertums ist das neue Denken und in die Welt bringen. Und dann gibt es einen anderen Teil, der ist auch wichtig. Ich sage nicht, das eine ist wichtiger wie das andere. Der andere Teil ist so etwas wie Verwaltung, Rechnungswesen, Buchhaltung. Das ist Verwaltung. Das ist auch, ich will das nicht abwerten. Die Verwaltung muss effizient sein, sie muss korrekt sein, sie muss völlig legal sein. Also das ist ein anspruchsvolles Thema. Organisieren, verwalten, Menschen anleiten. So. Das sind zwei verschiedene Sachen. Das eine hat mehr so mit dem Künstlerischen zu tun, das neue Denken, das unkonventionelle Denken. Und das andere ist genau das Gegenteil, Ordnung halten. Schwer genug in so einem Laden, 20 Leute, 200 Leute, ist schwer genug, Ordnung zu halten, das vernünftig, effizient zu organisieren, sodass die Leute sich einigermaßen wohlfühlen und einigermaßen was Konkurrenzfähiges am Markt herauskommt. Ich sage nicht, das eine ist wertvoller wie das andere. Es ist beides. Aber was ich mit Nachdruck sage, ist, dass die meisten Menschen überfordert sind, wenn sie beides machen sollen. Die einen können eher das Neue denken und umsetzen, sind eher so dieser kreative Typ. Und dann gibt es einen Typ, der ist Verwalter und Organisator, äußerst wertvoll. Aber Menschen, die beides können, die das Neue denken und gleichzeitig Ordnung halten, die finden sich sehr selten. Die meisten Künstler sind entsetzliche Organisatoren und die meisten Verwalter sind nicht sehr gut, wenn es darum geht, der Vatikan neue Sachen zu machen. Das ist ganz normal und das ist völlig menschlich. Das muss man sehen. Und wenn man das in eine Figur packt, geht es meistens schief. Oder es landet in einer völligen Überforderung und Überlastung. Und das will ich Ihnen nicht antun. Ich glaube, Entrepreneurship ist etwas Schönes, ist etwas Angenehmes, ist etwas Erfüllendes. Ich kann mir keinen Beruf vorstellen, der erfüllender wäre, als sein eigenes Ideenkind in die Welt setzen. So, das müssen wir wissen, das sind zwei verschiedene Sachen. Und damit Sie mir glauben, unterstreiche ich so ein bisschen. Ich nehme hier nur mal die Überschriften dessen, was so in einem Unternehmen als Verwaltung auftaucht. Natürlich Rechnungswesen, Bilanz, das ganze Controlling. Man muss mit Finanzinstitutionen verhandeln, Legal Problems, ein Riesenthema. Also Unternehmensrecht, Vertragsrecht, Steuerrecht, Arbeitsrecht. Arbeitsrecht, das sind solche Bände in Deutschland. Steuerrecht noch schlimmer. Deutschland sind Weltmeister im Steuerrecht mit Abstand. Das können Sie gar nicht selber. Das ist völlig unmöglich. Das ist völlig unmöglich. Also beim Steuerrecht weiß jeder, man braucht natürlich einen Steuerberater. Aber auch in den anderen Sachen, wenn Sie eher der kreative Typ sind, wenn Sie eher der Typ sind, der diesen künstlerischen Teil hat, oder ist ein bisschen anspruchsvoll gesagt, künstlerisch, aber der mehr dieses Neue, ein Talent hat, ein bisschen was Neues zu denken, oder sich ärgert, was da draußen alles so an Langeweile passiert und was uns diese großen Firmen alle so anbieten, sagen, das kann man doch besser machen, das kann man ökologischer machen, das kann man schöner machen, das kann man vielleicht auch ein Stück menschlicher, menschennäher machen, als das so passiert, dann tun Sie sich mit diesen Sachen schwer. Da muss man die unbedingt abgeben. Und Managing ist natürlich ein Riesenthema, das ganze Marketing und so weiter. Ich könnte eine Menge aufzählen. Jetzt habe ich mal geguckt, das sind ja alle so Riesenüberschriften. Jetzt gehe ich mal in die Einzelüberschriften. Ich bin immer noch bei den Überschriften. Also alles wichtige Sachen. Einführung ins Arbeitsrecht sollte man doch als Existenzgründer haben. Marketing und alles wichtige Sachen. Wir sind immer noch bei den Überschriften. Glauben Sie nicht, dass das unwichtig ist, was da ist? Überhaupt nicht. So, da kommt eine ganze Menge zusammen. Das sollen Sie alles als Gründer sich einarbeiten. Und das Fatale ist, wenn dann so ein gestandener Unternehmer kommt, der erfolgreich war und so 70 ist oder so, sagt, da kann ich alles, habe ich alles, bin ich firm. Und dann frage ich, und wie war denn das, als Sie gegründet haben? Da stockt er dann ein bisschen und sagt, na, da habe ich gar nicht so gewusst, was da alles auf mich zukommt. Natürlich hat er im Lauf eines Berufslebens sich auch in sowas eingearbeitet. Ich bin auch heute in solchen Sachen Firma als früher, einfach weil man ab und zu mit zu tun hat. Es heißt aber nicht, dass Sie als Gründer sich da einarbeiten müssen. Und ich glaube, Sie können es auch gar nicht. Sie müssen sehen, diese Themen werden ja jeden Tag größer. Das Steuerrecht wird jeden Tag komplizierter. Es kommt das ganze EU-Recht dazu. Auch die ganzen Regularien, Ausführungsbestimmungen werden immer komplizierter. Deutsche Arbeitsstättengesetz und. Ich kann Ihnen viele Beispiele geben. Es ist ein Höllenthema. Sie müssen es abgeben. Sie können nicht beides. Sie brauchen Leute und am besten auch professionelle Leute, die das für Sie machen. Und die gute Botschaft ist, es gibt Komponenten, in denen das sozusagen inkorporiert ist. Wenn Sie eine Software haben für etwa Lohnabrechnung, dann brauchen Sie sich nicht mit diesen Details beschäftigen, sondern dann haben Sie die Software oder noch besser, Sie geben es jemandem ab, der das mit der Software für Sie macht. So, also Sie müssen das nicht unbedingt machen. Sie geraten in eine Überlastung. Das Beaumont sagt das sehr gut. Wenn selbstständig heißt, alle selber machen und das ständig sind Sie erledigt, dann gehören Sie zu den kleinen Selbstständigen, die wenig verdienen, die kaum sich eine Rente erwirtschaften und die eigentlich, es gibt sogar ein neues Wort dafür, habe ich gelernt, Prekariat der Selbstständigen. Also das heißt, zu denen geht es ziemlich schlecht. Deren ökonomische Situation ist sehr prekär. Das sollten Sie nicht. Ich rede nicht von selbstständig machen in dem alten Sinne, dass diese Unternehmerfigur als Alleskönner alles selber machen soll. Unmöglich. Sie müssen am Unternehmen arbeiten. Sie müssen an Ihrem Unternehmen arbeiten. Wenn Sie in Ihrem Unternehmen arbeiten, ist schon was falsch. Ich weiß, dass das kein populärer Satz ist. Dass Leute oft aufspringen und sagen, es ist ja unmöglich. Und ich sage dann, führen Sie Ihr Unternehmen wirklich? Sind Sie wirklich auf dem Laufenden, was an Marktentwicklungen passiert? Können Sie überhaupt erkennen, was in Sachen Computerei auf Sie zukommt, was in Sachen Internet-Marketing und so weiter auf Sie zukommt. Also es ist ein Riesenjob, zu verstehen, was sozusagen am Markt mit Ihrem eigenen Ideenkind passieren muss, damit Sie überleben. Haben Sie immer die 80% im Hinterkopf, bitte? Das ist ein Riesenjob und da sind Sie voll ausgelastet. Und da müssen Sie schwer arbeiten, um sozusagen die Nase am Markt vorne zu haben mit Ihrer Innovation. Es reicht ja nicht am Anfang, sich eine Innovation ausgedacht zu haben. Sie müssen ja auch laufend ein Stück innovieren. Gerade wenn Sie erfolgreich sind, machen die anderen Sie natürlich nach. Also Sie müssen an Ihrem Unternehmen arbeiten und nicht in Ihrem Unternehmen. Bei den Komponenten wird das noch ein bisschen deutlicher, was das heißt. So, also eines haben wir gelernt. Bitte nicht von Unternehmer und Unternehmertum reden, sondern differenzieren und überlegen, wo Sie zugehören. Wenn Sie ein guter Organisator sind, ist sehr wertvoll. Aber wenn Sie was Eigenes gründen wollen, müssen Sie gucken, wo diese Innovation ist, wo das ist, was Sie Neues können. Und dazu kommen wir jetzt. Wie kann man So, wie komme ich denn auf ein Konzept, das wertvoll ist? Konzept kreative Gründung. Es kann mit einer Anfangsidee anfangen. Sie kennen die Kampagne alle. Natürlich kann man sagen, ich möchte gerne ein Teelädchen machen. Und das mache ich schön bunt und in einer schönen Lage und da riecht es gut nach Tee und alle Sorten und schöne Teekisten und so weiter. Wird man damit überleben? Ich glaube nicht. Was habe ich gemacht? Als Hochschullehrer rechnet ja kein Mensch damit, dass man ein Unternehmen gründet oder dass man das kann. Ich habe ein bisschen überlegt. Ich habe mir auch angeguckt, wo ich überhaupt ansetzen will und kam irgendwo auf Tee. Ironischerweise verstand ich davon überhaupt nichts, war auch kein Teetrinker. Ich behaupte heute, das ist ein Vorteil. Wenn Sie nichts von der Sache verstehen und mit Augen eines Kindes, eines Unerfahrenen, eines Laien daran gehen, kann das Vorteile haben. Kann. Weil Sie nicht voreingenommen sind und weil Sie nicht in den ausgetretenen Pfaden denken. Es ist nicht das Rezept, dass man sagt, ja, ich muss eben am Zwischenhandel vorbeigehen und in möglichst großen Packungen verkaufen. Das war für Tee richtig. Für Tee war das eine Lösung. Zu sagen, was muss ich denn machen? Tee ist sehr teuer gewesen in Deutschland, ist eigentlich auch heute noch. Was muss ich denn machen, wenn ich ein Produkt, das im Erzeugerland ein Zehntel dessen kostet, was es hier kostet, und zwar als Fertigprodukt. Mit dem Tee passiert ja nichts mehr. Der Tee ist fertig, wenn er das Plantagentor verlässt. Beim Kaffee müssen Sie rösten und mahlen. Tee ist fertig, ein Fertigprodukt, und es verteuert sich ungefähr um den Faktor 10. Und dann müssen Sie herausfinden, warum. Und eine Weile recherchieren, das sagt Ihnen auch niemand. Sagen alle, ja, das ist eben so und das muss so sein und das hat schon so seine Gründe. Also recherchieren, was macht so ein Produkt eigentlich so teuer? Und dann kommen Sie bei Tee drauf, dass es alte Kolonialstrukturen sind, die noch aus den Zeiten der Engländer kommen, die den Teehandel natürlich beherrscht haben und damit sehr reich wurden. Und dass man an diesen Strukturen vorbei muss und dass man das überhaupt nicht so leicht kann, schon gar nicht kann, wenn man daran festhält, dass ein Teegeschäft viele Sorten hat. Dann kommen Sie da nicht vorbei. Dann müssen Sie Ihre Sachen wie alle anderen auch beim Großhändler einkaufen. Und der Großhändler kauft beim Importeur und der Importeur kauft beim Exporteur und die kaufen an der Teebörse und die werden beliefert von den Plantagen. Und da gibt es noch ein paar Ebenen dazwischen, die man erst so später erkennt. Die Teetester und die Packer und die Regionalfürsten und lauter so Sachen. Also sagen, wie komme ich an denen vorbei? Ich brauche eine große Einkaufsmenge. Ich brauche eine Einkaufsmenge, die so groß ist, dass ich an allen diesen Zwischenhändlern, Teebörse und so weiter vorbei kann und möglichst zur Plantage komme. Da ist es nämlich preiswert. Und das komme ich nur mit einer großen Einkaufsmenge. Wie ist die? Muss ich ein bisschen recherchieren. Muss ich mal bei Hapag-Lloyd anrufen. Muss gucken, was sind denn so eine Mindestmenge, wo ich an der Plantage ernst genommen werde und wo ich auch tatsächlich dann preiswerter bin. Das ist nicht mit 20 Kilo. Das kann ich zwar auch an der Plantage einkaufen und dann irgendwie nach Berlin schicken, aber es wird sehr teuer. Es wird teurer, als wenn ich zum nächsten Teeladen gehe. Also eine Mindestmenge. Irgendwann war klar 2 Tonnen, besser 8 Tonnen. Da haben Sie einen ganzen Container. Im normalen Container passen 8 Tonnen rein. Aber 2 Tonnen geht auch schon. Aber 2 Tonnen ist viel. Das ist zweimal der Raum hier. Wie soll ich denn das verkaufen? Keiner kennt mich. Ich bin Hochschullehrer mit Studenten und sage noch dazu, dass ich von Tee keine Ahnung habe. Fairerweise muss ich das dazu sagen. Oder es wird sich umsprechen, wenn ich es nicht sage. Und dann muss ich mir was ausdenken. Aber wenn ich natürlich an dem ganzen Zwischenhandel vorbei kann und auch an den Teepackungen kann man viel sparen, wenn man sie groß macht, dann habe ich natürlich einen Kampfpreis. Aber nicht, wenn ich dem normalen Marketing folge. Das normale Marketing sagt, nehmen, was der Markt hergibt. Das können Sie nehmen und ins Klo schmeißen. Das hilft Ihnen an der Stelle überhaupt nicht. Kein Mensch kennt Sie, keiner hat auf Sie gewartet. Jeder weiß, wo er seinen Tee kaufen kann. Und da kommt ein Hochschullehrer, der sagt, er versteht nichts von Tee, mit seinen Studenten, die auch nicht besonders Tee-Experten waren. Keiner davon. Und so. Was muss ich da machen? Ich muss den Vorteil ausspielen, den ich durch dieses radikale Umdenken von Teehandel habe, nämlich, dass ich nicht mal 10 machen muss. Also wir machen ja immer unsere Kalkulation völlig offen, können Sie nachlesen, wir machen heute ungefähr mal 2, noch nicht mal ganz mal 2. Damals haben wir mal drei gemacht, da hatten wir eine satte Spanne. Da konnten wir gut von leben, da konnte man sogar, wie wir bis heute machen, ein Stück weit wieder zurückgeben an das Land, wieder Aufforstung, so etwas machen. Also plötzlich haben sie einen riesigen Preisvorteil, den sie meines Erachtens auch ausspielen müssen. Wenn wir so teuer gewesen wären wie an der anderen, wäre keiner zu uns gekommen. Wir haben ein Drittel des Preises gemacht. Ein Drittel des Preises dessen, was am Markt üblich war. Paul Schrader, damals führende Teeversandhaus, verkauften ihren Tee für 27 Mark 85 und wir haben den Preis auch ein bisschen absichtlich 9 Mark, also wir waren genau ein Drittel so teuer wie Paul Schrader, der gleiche Tee. Standardisiert, feines Tippy Golden Flowers, Orange Picot und so, also diese Maßstäbe beim Tee, alle übernommen und gesagt, wir machen es sehr viel preiswerter. Aber nur eine Sorte Tee, Darjeeling, und die nur in Großpackung. Und natürlich müssen Sie, auch das war nicht einfach am Anfang, Sie müssen sagen, wenn ich nur eine Sorte Tee habe, wer will denn immer die gleiche Sorte Tee trinken? Aber wenn es die beste Sorte ist, dann ist es was anderes. Warum soll ich denn schlechtere Sorten trinken, wenn ich die beste Sorte zu einem günstigen Preis bekomme, der fast nicht teurer ist wie Normaltees? Wenn ich Rothschild Lafite Wein bekomme zum Preis von Kellergeister, dann trinke ich doch keine Kellergeister mehr, sondern nur noch Rothschild Lafite. Und der wird mir auch nicht über, weil es reicht, wenn ich eine Flasche Kellergeister wieder trinke, dass ich sofort wieder zurück bin beim Rothschild Lafite. So hatte ich mir das auch zurechtgelegt. Verstand von Tee nichts. Aber ich sagte, es muss eigentlich gehen. Also was ist die Methode? Was ist die Methode dabei? Die Methode heißt Funktion. Von der Funktion her denken, nicht von der Konvention. Die Funktion ist, dass es ein Produkt gibt, das irgendwo hergestellt wird, zum Beispiel in Indien in der Teeplantage, sogar ein Fertigprodukt ist und dieses Produkt muss ich zum Kunden bringen. Dass es Großhändler gibt, dass es Importeure und so weiter gibt, das sind Konventionen, die aus der britischen Kolonialzeit stammen. Aber die Funktion ist, dass ich den Tee von dort nach hier schaffen muss und dass es zum Beispiel ein Unternehmen gibt, Hapag-Lloyd, die das können. Habe ich irgendwann herausgefunden, mit einem Ortsgespräch in Berlin, 20 Pfennige kostete das damals, und die sagten zu meiner Überraschung, also ich ahnte schon, dass man das selber machen kann, aber dass es so einfach ist, ahnte ich nicht. Die sagten, ich sagte, also mit Zoll und Hafenabwicklung, und ich hatte so einen Hafen in Kalkutta gesehen, fürchterlich, ich denke so, um Gottes Willen, also das kann unser einer nicht organisieren, dass die eigenen Kisten irgendwo ankommen, wo sie hin sollen. Da sagten die, damit haben sie überhaupt nichts zu tun. Das ist ja unsere Aufgabe, dafür werden wir bezahlt. Was muss ich denn machen? Ich muss zwei Adressen angeben. Erstens, wo wird der Tee abgeholt? Und zweitens, wo wird der Tee angeliefert? Möglichst nicht eine Privatwohnung für 2 Tonnen, sondern ein Lagerhaus oder irgendwas, wo 2 Tonnen reinpassen, sonst gibt es Ärger. Also, das war's. Und ich sagte, wirklich, alles andere machen Sie selber? Ja, das ist ja unsere Aufgabe, dafür sind wir da. Und sagte, wird ja wahnsinnig teuer, wenn Sie das alles machen, da so Zoll- und Hafenpapiere, da stellt sich heraus, 1% vom Warenwert. 1% vom Warenwert. Also hier ist 10-mal so teuer, das heißt, wenn Sie von 100 ausgehen, 1000, und jetzt haben Sie 1%, sind Sie bei 101. Das nächste war Versicherung, 0,5% vom Warenwert. Sind Sie schon bei 101,5%. Ich kam aus dem Staunen nicht mehr raus. Das müssen Sie noch verpacken. Das kann ja nicht so schwer sein. Haben wir auch nicht selber gemacht. Müssen Sie auch nicht selber machen. Backer gibt es wie Sand am Meer. Müssen Sie gucken, dass Sie einen Zuverlässigen haben, der da sauberes Lager hat und solche Sachen. Das muss man recherchieren und da braucht man eine Weile und das fällt nicht vom Himmel. Das sagt einem auch keiner von den anderen, also Betriebsgeheimnisse, aber es ist auch relativ offen. Das ist kein Geheimnis, wo gepackt wird. So, das ist die Teekampagne. Natürlich am Anfang, ich erzähle immer gerne, als ich das meinen Studenten vorgetragen habe, ich habe lange darüber nachgedacht, war nicht über Nacht, ging lange. Vor allem eine Sorte Tee, wer will denn eine Sorte Tee nur trinken und die in Großpackung? Blieb ich lange stecken, fiel mir nichts ein, bis ich sagte, ich kann sehr preiswert machen, ich kann den besten Tee nehmen. Mein Prinzip macht den besten Tee sogar besonders preiswert, weil da deutlich wird, weil so der Preis so auseinander liegt, dass ich besonders preiswert sein kann. Erzähle mal, da stand eine Studentin, ich hatte nicht viele Studenten damals, ich glaube es waren so 6 oder 8, und eine Studentin stand auf, nachdem ich das erklärt hatte mit Begeisterung, was das Konzept ist und woran sie jetzt teilnehmen können als Studenten in so einer Lehrveranstaltung, stand die auf und sagte so halb zu den 8 und halb zu mir gewandt, Leute, merkt ihr denn nicht, wie bescheuert der Typ ist? Nur eine Sorte Tee und die in Großpackung. Das ist doch völliger Quatsch. Sieht doch jedes Kind, dass das Quatsch ist. Heute zitiere ich immer den Mark Twain, den habe ich später gefunden. Natürlich, wenn Sie mit einer neuen Idee kommen, sagen alle, das geht nicht. Und kaum ist die Idee erfolgreich, am nächsten Tag heißt es, oh, ist ja gar nichts Besonderes, man muss ja nur eine Sorte Tee und die in Großpackung. Herr Faltin, dass Sie als Hochschullehrer nicht ein bisschen was Originelleres haben. Ich sage das, damit Sie in diese Fallstricke nicht kommen. Erstens merken, stabil bleiben. Wenn andere sagen, das geht nicht, das ist Quatsch, stabil bleiben. Hingucken, hinhören und sagen, vielleicht hat er recht. Manchmal haben die Leute recht. Also hinhören, aber sich nicht aus dem Takt bringen lassen. Und wenn Sie von Ihrer Sache überzeugt sind, bleiben Sie dabei, auch wenn es scheinbar unsinnig oder schräg aussieht. Die Kampagne mit dieser lächerlich einfachen Idee, nur eine Sorte, direkt einkaufen in Großpackung. Irgendwann hieß es beim Tea Board of India, jetzt sind Sie der Größte. Ich sage, Ihre Statistik muss falsch sein, ist doch Quatsch. Lipton's, Brookbonds, Twinings, Deutsche Teekanne, alle diese Firmen, ostfriesische Teegesellschaften, viel größer als wir. Sagt, nee, Sie sind der größte einzelne Importeur von Darjeeling-Tee. Jetzt frage ich Sie mit einer so einfachen, eigentlich einfachen Idee, sie ist nicht so wirklich einfach, sie ist radikal, sie hat das ganze Ding durchdacht und am Ende sieht sie wieder einfach aus. Gute Ideen sind oft am Ende wieder einfach, das ist auch das Schöne dran. Aber der Weg dorthin ist überhaupt nicht einfach, sondern der ist harte Arbeit und Durchhaltevermögen. Aber mit so einer Idee schaffen Sie es. Und wir waren nicht gute Organisatoren. Ich kann Ihnen Geschichten erzählen. Einmal hat jemand im Regal, oben war so ein Karton, der da eine Weile lag, und eine Studentin war neugierig, was in dem Karton ist. Da lagen sage und schreibe Schecks drin von 10.000 Mark. Die waren da liegen geblieben und noch viel schlimmer, es hatte keiner gemerkt, dass sie fehlten. Also das spricht schon für wirklich schlechte Organisation. Und ich hatte eine Reihe solcher Pannen. Also wir haben überlebt, weil das Konzept so gut war, dass es solche mittleren Katastrophen einfach ausgehalten hat. Irgendwann sprach mich nach der Lehrveranstaltung am Parkplatz ein Student an und sagte, Herr Faltin, ich wende die Kampagne auf Büros an. Habe ich nicht verstanden. Nächsten Mittwoch war der wieder da. Ich wende die Kampagne auf Büro an. Irgendwann, langsam, habe ich es verstanden. Er sagte, Büros sind eine Konvention. Da ist eine Sekretärin, die sitzt da herum. Am Anfang, wenn man gründet, hat man ja kaum Kunden. Aber ein Büro braucht man, oder glaubt man jedenfalls. Und dann, was ist ein Büro? Da hat es die ganze Maschinerie, meistens nur eine Kaffeemaschine, ein paar Grünpflanzen, die da gegossen werden und so weiter. Kann man das nicht ganz anders machen? Kann man nicht eine Sekretärin für viele Büros einsetzen? Na, woran merkt sie denn, wenn ein Anruf kommt, was sie für ein Büro vor sich hat oder welches Büro sie jetzt vertreten soll? Das macht der Computer. Das ist ein einfaches Programm, dass der Computer die Telefonnummer, die da angerufen wird, entschlüsselt und sagt, das ist das Büro Faltin. Und dann meldet sich die Sekretärin noch, bevor sie richtig abgenommen hat, und sagt, hier ist das Büro Faltin. Und beim nächsten Mal sagt sie, hier ist das Büro Müller. Und auf dem Screen vor ihr stehen so die 5 oder 10 meisten Fragen des Büros. Das muss der das Büro sozusagen in Auftrag gibt, sich ausdenken. Was sind die meistgefragtesten Sachen, sodass die Sekretärin, obwohl sie 10, 20, 50 Büros bearbeitet, immer so ein paar Auskünfte geben kann. Ist ja im Normalleben auch so. Ein paar Sachen weiß sie, Rest weiß sie nicht. Gibt sie an den Chef weiter? Also, kann ich nicht ein computergestütztes Büro machen, mit sehr viel weniger Personal, aber für sehr viel mehr Gründer oder auch andere, die ein Büro brauchen, sehr viel preiswerter. Also bei der Tee-Kampagne haben wir ein Drittel des Preises gehabt von den anderen. Er sagte, ich kann 90% einsparen. Das ist doch ein Argument. Wir kriegen ein Büro für 10% der normalen Kosten. Und das macht so einigermaßen das, was ein Büro macht. Nicht alles. Also Ihr eigenes Büro kann schon ein bisschen mehr. Aber so die wichtigsten Sachen macht es. Aber für Gründer wichtig, weil sie am Anfang nicht genügend Kunden haben und Kosten haben, da ist natürlich so ein einfaches Büro besser. Und sie zahlen immer nur, wenn ein Anruf kommt. Wenn kein Anruf kommt, bezahlen sie auch nichts. Auch ein Vorteil. Wenn ich keine Kunden habe, wenn keine Anrufe kommen, habe ich zumindest keine Bürokosten. Er fand keinen Business Angel, er brauchte ein bisschen Geld, da braucht man Softwareentwicklung, ein paar Computer und so. Bei der T-Kampagne brauchten wir fast nichts, aber hier brauchte man ein bisschen. Ich bin sein Business Angel geworden, wunderbar. Heute hat er in Berlin 250 Leute, 70 Leute in Asien, ist in mehreren Ländern vertreten, europäischer Marktführer. Durch den Wald gehen, auch wenn Sie ein Genie sind, kommen Sie nicht auf die Idee zu sagen, ich mache einfach nur eine Sorte Tee und Großpackung. Selbst wenn Ihnen dieser Gedanke käme, würden Sie ihn sofort als völlig idiotisch verwerfen. Und so bei Pay-Per-Se auch. Es gibt natürlich eine Menge Gegenargumente und Sie müssen so eins nach dem anderen abarbeiten. Also das ist der Kern. Das gucken wir uns jetzt noch ein bisschen an. Konzept kreative Gründung. Aber vorher sage ich Ihnen, vieles, was Sie draußen sehen und was erfolgreich ist, stellt sich bei näherem Hingucken heraus, dass es konzeptkreativ ist. IKEA, der Ingvar Kamprad, hat gesagt, ich mache Möbel anders. So, dass die Leute es nach Haus nehmen, die Rohteile, und zu Hause zusammensetzen. Ein kühner Gedanke, eigentlich ein völlig verrückter Gedanke, eigentlich ein völlig idiotischer Gedanke. Wer will denn die Einzelteile mit nach Hause nehmen und das zusammen, zu Hause zusammensetzen? Ich erinnere daran, dass in Deutschland der Beruf Möbeltischler ein Beruf ist mit 3 Jahren Ausbildungsdauer. Das wusste hoffentlich der Kamprad nicht, sonst hätte er vielleicht verzweifelt. In Schweden ist es vielleicht anders. Jedenfalls, er hat gesagt, ich kann mir doch Möbel ausdenken. Sehr viel einfacher. Sie wissen, dieses berühmte Fichte-Regal, mit dem das anfing, oder Kiefer-Regal. Das können die Leute zu Hause selber. Wenn sie eine Schraube falsch anbringen, so hält das Ding trotzdem. Also, er hat Möbel neu gedacht. Es war ein äußerst unkonventioneller Weg. Aldi, in den 50er Jahren, als die anfingen, war es gerade Mode, schöne Läden zu machen, eine Glasvitrine. Ich weiß noch, als das losging, dass nicht alle so hinten an der Wand standen, sondern dass man eine Glasvitrine hatte und die Läden so ein bisschen schöner wurden, so Mitte, Ende der 50er Jahre. Und dann kommen 2 Brüder, die auch niemand kennt, die auch nicht weiter aufgefallen sind, und haben gesagt, wir machen das genaue Gegenteil. Wir schieben die Paletten in den Wagen. Sie kennen all die, brauche ich nicht erklären. Und damit sind sie die Größten geworden. Sie sind sogar die drittreichste Familie auf diesem Erdball geworden. Und da denken alle, Aldi ist preiswert. Aldi ist schon preiswert, weil die anderen noch teurer sind. Aber Aldi hat natürlich auch toll verdient, weil sie genau diesen Vorteil erkannt haben, dass zwischen den Einkaufspreisen und den Verkaufspreisen im Einzelhandel ein Riesenunterschied ist. Und dass man da natürlich was draus machen kann. Bodyshop kennen Sie, eine Frau aus einem problematischen Hintergrund. Mann ist weggelaufen, Mutter betreibt so ein Bordell-ähnliches Ding. Und Tochter hat 2 Kinder, Mann weg und so weiter. Also keine einfache Situation und denkt sich aus Kosmetik, weil sie sagt, die Frauen werden doch betrogen mit Kosmetik. Das sind ganz einfache Bestandteile und dann ist ein Haufen Werbung, ein Haufen Sprüche und XY-Faktor. Und in Wirklichkeit helfen eigentlich nur solche Wasserölemulsionen, die helfen ein bisschen. Der Rest ist eigentlich nur irgendwie mit der Angst vor älter werden und Falten und so spielen. So ihre Idee. Und daraus hat sie den Bodyshop gemacht. Der Bodyshop war hervorragend, der war auch glaubhaft. Die Frau, die Anita Roddick, war ein Star weltweit, bis sie offenbar in die Hände von so Betriebswirtschaftlern geraten ist. Dann, die haben ihr gesagt, sie müssen in jeder Hauptverkehrsstraße der Hauptstädte ein teures Geschäft machen. Und von da ab ging es bergab. Das Eigenwillige war weg. Sie wurde eine Marke wie alle anderen auch und so. Also Betriebswirtschaft ist nützlich, aber manchmal auch gefährlich. Aber die ganz großen erfolgreichen Gründungen, das sind konzeptkreative Gründungen. Skype, eine Software, 8 Jahre alt, Voice-over-Internet-Protokoll, ist das, was Skype nutzte. Und was sie hatten, war aus diesem illegalen Kassa-Portal, sie hatten Erfahrung im Transport großer Datenmengen, wenn man Musikstücke runterlädt und so, hatten sie Erfahrung, aber nicht eine neue Technologie. Sie hatten organisatorisch Erfahrung, wie man sowas handeln kann. Sie haben bedienungsfreundliche Schnittstellen gemacht, aber es ist keine Technologiegründung, sondern sie nutzen vorhandene Technologie. Xing, Lars Hinrichs, YouTube, das sind alles, kann eine ganze Reihe von weiteren Beispielen sein, das sind alles konzeptkreative Gründungen. YouTube hat gar nichts entwickelt. Sie wissen auch, wie man ein Video ins Internet stellt oder Ihr Sohn oder Ihre Tochter weiß es. Das ist kein großes Ding. Und also da sehen Sie die Power, auch die ökonomische Power. Ich meine, Skype ist nach 11 Monaten für 1,7 Milliarden US-Dollar verkauft worden. Das ist ja nicht ohne. Es gibt an der HU einen Professor für Informationswissenschaften, Professor Malek, bin ein bisschen mit ihm befreundet, wir haben einen Workshop zusammen gemacht. Und ich habe ihm gesagt, warum haben Ihre Studenten das nicht gemacht? Die studieren doch Informatik. Und seine Antwort war, da war doch gar nichts zu machen. Das gab es doch schon. Eben dieses Voice-over-Internet-Protokoll. Sagte ich, ja, es gab es, aber die Skype-Leute haben 1,7 Milliarden US-Dollar draus gemacht. Sagt, das stimmt, das ist ein Argument. Also, der Informationswissenschaftler sagt, ist doch gar nichts zu machen, war doch schon da. Ja, aber der Entrepreneur ist jemand, der eben das, was schon da ist, in eine neue Verwendung bringt. Das ist ein schönes Beispiel für Entrepreneurship. Sie müssen nicht Neues erfinden, sondern Sie müssen das, und das hat der Schumpeter schon sehr gut erkannt, Erfinder ist ein Typus.